Ihr hört den Sunday Service Empfang in Hamburg beim freien Senderkombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Störfunk, Radio Kurax und Radio T. Das ist einmal Schwäbisch Hall, einmal Halle und einmal Chemnitz. Überall dort kann man den Sunday Service hören, bisschen zeitversetzt, aber nicht weniger aktuell natürlich. Eben gerade schönste Musik, die nach schönsten 80ern klang, fand ich zumindest, mit einer Band, die aus Island kommt. Fu Fanu nennen sie sich, haben gerade ein EP veröffentlicht mit 5 Songs drauf, obwohl eigentlich nur 4, einer ist nämlich doppelt dabei, Adjust to the Light betitelt. Und eben gerade hörten wir den Song The Hours. Gefällt mir sehr gut, das Ganze. Wieder mal Zeit vielleicht zum Herbst hin, ein paar alte 80er-Scheiben auszugraben aus dem Plattenschrank. Weiter geht's mit La Bagatelle Magique. Und da macht mit eine Dame namens Robin. Ob das die Robin ist, die man aus Schweden kennt, das weiß ich gar nicht so genau. Von einer EP, auch mit 5 Songs drauf, die da heißt Love is Free, kommen sie hier mit Lose Control. Das waren La Bagatelle Magique und ich würde mal sagen, Robin hier. An den Vocals sind doch rauszuhören gewesen, die Dame aus Schweden. Und das Ganze, wie gesagt, von einer 5-Song-EP mit dem Titel Love is Free. Wir kommen zu Musik aus Hamburg und zwar mit der Indie-Pop-Band The Sunjays. Die haben sich schon vor einiger Zeit gegründet, ein Trio, aber erst vor einigen Wochen ihre erste Single veröffentlicht. Da gab es schon mal den ersten Song von zu hören. Jetzt nochmal hier den zweiten, The Sunjays mit Slow Speed. So, das war dann doch der falsche Song. Jetzt aber den richtigen angewählt. Slow Speed von den Sunjays. something they hope to find. I sit down and do nothing, just watch a tuft of grass grow. This city pours me hard to stick with its pace. Makes me feel that I don't have much time in this kind of weird race. I sit down and do nothing, just watch a tuft of grass grow through a crack of doch hier wirklich nett gemacht. The Sanjays aus Hamburg hörten wir Slow Speed, ein Song, die B-Seite von ihrer Debüt 7 Inch. Ich hoffe mal, dass da bald auch dann vielleicht mal ein ganzes Album kommen wird. Die Musik auf jeden Fall sehr nett, sehr hörenswert. Als nächstes Red Tat Tat vom aktuellen Album Magnifique hören wir hier ihren Song. Ich muss mal kurz durchzählen. Countage dürfte das sein. Ja, viel Synthie-Sounds hier von Red Tat Tat. Da ging es noch einen Tick weiter, aber das können wir gerne rausschmeißen hier. Magnificas ist Album dieser Band und Count Hatch gerade eben hörten wir. Hier geht's weiter jetzt mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Habt ihr euch sicherlich schon gewundert, warum es zu Anfang noch gar nicht losging, zu Anfang der zweiten Stunde mit den Konzerttipps. Der Grund ist ganz, ganz einfach. Letzte Woche war das Reeperbahn-Festival und alles, was momentan auf Tour ist, hat sich schön darauf gefreut, 4 Tage lang Hamburg unsicher zu machen und die Woche danach ist wirklich Ebbe. Nichts mehr weit und breit in den Clubs. Ich weiß nicht, ob die Betreiber dort sagen, alle haben genug mit Live-Konzerten, noch erstmal eine Woche Pause. Oder ob die Bands sagen, ich lasse erstmal einen großen Bogen um Hamburg, weil eh keiner weggehen möchte. Ja, komisch. Ich habe wirklich nur einen Konzerttipp für die nächste Woche. Und das findet statt am Dienstag, den 29. September. The Bevis Front spielen im Hafenklang. Hier kommen die alten Recken aus England mit Johnny Quango. Everyone has a favorite tune. Is this yours? Probably go mad. Oh, I'm an easy guy to Das waren The Bevis Front mit Johnny Cuango. The Bevis Front, das ist die Band von Nick Salomon. Der ist 53 geboren, also auch schon locker über 60 und macht als The Bevis Front Musik. Seit ja locker Mitte der 80er Jahre haben unheimlich viele Platten rausgebracht, sind in einigen Kreisen eigentlich wirklich Kult. Und es ist ein bisschen still geworden um die Band, wahrscheinlich auch wegen dem Alter. Man ist nicht mehr so viel auf Tour, nicht mehr so aktiv. Trotzdem gibt es alle zwei Jahre wieder immer noch mal eine neue Platte, die sich eigentlich von den vorherigen nicht wesentlich unterscheiden, muss man wirklich sagen. Wenn man zwei, drei Bevis Front-Platten kennt und hat, dann hat man eigentlich im Prinzip alle. Aber natürlich für die Hardcore-Fans, die brauchen sowas. Und The Bevis Front sind auf Tour, spielen am Dienstag im Hafenklang. Das ist der 29.09. und hier kommen sie nochmal mit Flood Warning. Das waren The Bevis Front mit ihrem Song Flood Warning vom Album Hit Squad, auch schon vor 5-6 Jahren erschienen, schätze ich mal. The Bevis Front könnt ihr live erleben am Dienstag, den 29.09. im Hafenklang. Nick Salomon mit seiner Band dort dann zu Gast. Ja, klar, und das Ganze ist auch Konzert der Woche, nicht weil es das Einzige ist, sondern da auch Bevis Front eigentlich wirklich eine gute Band sind. Wer die nicht gesehen haben sollte bisher, auf jeden Fall hingehen. Wer sie kennt, der weiß eh, dass es auch live immer sehr amüsant ist, wenn die Band dort dann auftreten wird. So viel zu den Konzerttipps für die kommende Woche. Nächste Woche ist wieder sehr viel mehr los, schon mal jetzt versprochen. Und weiter geht's mit Frank Turner von seinem neuen Album Positive Songs von Negative People. Kommt er hier mit dem Song Out of Breath. The road where there's a ditch up, there's a hole that marks a spot where you were lying when you were cold. And you can run, you can hide, you can bitch and you can whine, but you'll never save your life when you meet death. Be out of breath and say your piece to see him, cause you're tired. Scurry from the deck, but there's no way to save your skinny little neck. And you can pray who you please, and you can fall out on your knees, but your feet will still get wet when you meet death. Be out of breath and say your piece to see him, cause you're tired of wondering how much time you've got left, of worrying that you're no good at chess. It's your funeral anyway, choose your game, then let's play. Yeah, when you may die, be out of breath and say your piece to see. In fact, you're waiting for this meeting and my best thing is time keeping these a lot to be designed. So tell them, hey, how's it been? Well, watch your man. Hello, Vadat, hello, hello, boom. Along for that, along for long, boom, watch your man. Oh, you get your long boom song. Oh, you get your long boom song. When you're young and in love, oh, when you're young and in love, oh, the long boom stay sound. Oh, the long boom stay sound. Say that you come out now your face like a damn disgrace. Come out in a while, make your features look squire. Broke a little more and then it turned out in a sore. Along for that, along for long, boom. Along for that, along for long, boom. See that me walking down the street and a sexy girl me meet. Walking down the street and a sexy girl me meet. First me say me like, then me say me love. First me say me like, then me say me love. The girl say she want go sure. So I took her to the show that she wanted to go. Took her to the show that she wanted to go. A lot of entertainment, enough excitement. Little laugh for that, she said, no, I'm a freshman. How will you get it out of Ranger? How will you get it out of ice mint and ice water? Rasta me the brook. Ice mint and ice water. Kiss me neck. Say when me reach home, she back a cut last. When me reach home, she back a cut last. She said, I went chop you, kill you, call you, me dead with gas. Along for that, along for love, boom. Along for that, along for love, boom. Along for that, along for love, boom. Along for that, along for love, boom. A musical thing called love, boom, party people. A musical thing called the two bombs in one. Look it up. Along for that, along for love, boom. So this a hippie, this a hippie, inky boom. A hippie, this a hippie, inky boom. Oh, you get your hippie bombs on. Oh, you get your iffy bumps on. Don't you mean I'm teen mackerel? Don't you mean I'm teen mackerel? See that mean I'm teen mackerel and feel ill. Went to the doctor with a $20 bill. He give me some pill but he couldn't help still. Him say, next time eat the one from the barrel. Iffy that a iffy iffy boom. Iffy that a iffy iffy boom. See rat a iffy that a iffy iffy boom. Ippy data, ippy ippy boom boom. Azula, azula, rolly bang. Azula, azula, azula, rolly bang. Stali, ali, ali. Stali, ali, ali. Stali, ali, ali. Stali, ali, ali. Oh, we say. Along for that, along for long boom. Along for that, along for long boom. Azula, azula. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Lone Ranger mit Love Bump hat er gesungen, so. CD lief weiter, sollte nicht sein. Lone Ranger gerade eben von einer Compilation, die heißt Studio One Story, schon einen Tick älter das Ganze. War damals eine Dokumentation, 2002 erschienen als Film und gab es auch dann irgendwie, natürlich als Musik zu kaufen, aber das Ganze dann irgendwie auch vergriffen gewesen, zumindest auf Vinyl und auf Vinyl wieder veröffentlicht worden vor kurzem. Und wer sich für das Studio One Label aus Jamaika interessiert, für Reggae, Roots und Dancehall Musik aus Jamaika, vor allen Dingen aus den 70ern und 60er Jahren, der ist auf jeden Fall hier richtig aufgehoben mit viel Musik dazu und viel Infos dazu. Und weiterer Song kommt hier von Jackie Mito, Freak Out von der Studio One Story Compilation. Thank you. Dynamite in the Still of the Night. Das war ein Song von der Gene Dudley Group und bei dem Track gerade eben war die englische, aus London stammende Soul-Sängerin Annie Frankenstein zu hören. Ob die wirklich Frankenstein heißt, das wäre schon ein Ding. Vielleicht auch eher ihr Künstlername. Gene Dudley Group haben gerade mit Zambi Dose ihr zweites Album veröffentlicht mit viel, ja, Soul, Funk, Grooves dabei. Hier ein weiterer Song, Inspector North. Yeah. pits and holes in the soles of my shoes. For numbers I know you said all. Better try the ports of call. Better try the ports of call. Better try the ports of call. Ihr hört natürlich immer noch den Sunday Service und eben gerade gab es Rob Moore hier in der Sendung. Der gehört zur Spezies der Songwriter, eher der rockigeren Art, kommt aus Kanada und mit Adventure Handbook hat er gerade eine neue Platte veröffentlicht. Davon hörten wir einen Song mit dem Titel Ports of Call. Wir hatten vorhin schon mal Musik aus Österreich im Programm. Damit geht es auch weiter und zwar mit Sleep. Das ist das Projekt von Andreas Spechtel, Kopf von der Band Japanik. Und hier mit seinem ersten Soloalbum sozusagen am Start. Einfach nur Sleep betitelt. Und sein Song hier, Duemete Nino. Saber que niño llora. Oh, oh, oh, oh, oh. Das war also Andreas Spechtl von Japanik mit seinem Soloprojekt Sleep vom Dynamic-Album Duemete Nino. Und wir bleiben, wo wir schon mal da sind, in Österreich, Naked Lunch, haben gerade einen Soundtrack gemacht zu dem Film Jack. Auch der kommt aus Österreich, soll dort relativ kultig sein. Ich weiß nicht, ob er hier schon läuft, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier ein Song daraus von Naked Lunch, Capricorns. Silver spoons Das waren Best Friends, eine von diesen unzähligen Schrammel-Pop-Bands, die 3 Minuten brauchen, um ja, ihren Garagen-Pop zum Ausdruck zu bringen. Hot, Reckless, Totally Insane heißt das aktuelle Album dieser Band. Und Bara Vanga, der Song gerade eben. Hanna and Kerttu sind 2 Menschen aus Finnland, die sich dort gefunden und kennengelernt haben, aber inzwischen in Berlin ansässig sind seit einigen Jahren. Forest Pop heißt eine Platte, die sie gerade veröffentlicht haben. Und hier ihr Song Miau. Heart-rending stories.